Möwe Martin. Die Sonne ging auf über der kleinen rotbraunen Insel, die eine Mütze aus saftig grünen Wiesen zu tragen schien und die von ihren menschlichen Bewohnern heute Helgoland genannt wird. Damals aber nannten die Menschen ihre Insel nur Detlyn, was das Land bedeutet. Hoch über der Insel kreiste eine einzelne Möwe. Sie wusste nicht, wie die Insel hieß, und die Leute dort unten wussten nicht, dass die junge Möwe da oben auf den Namen Martin hörte. Das kleine Stück Land unter ihm, das Meer drumherum und die Luft darüber, das war Martins ganze Welt. Er kreiste in einem Aufwind und stieg höher und höher. Tief unter ihm kreischte die Sonnenaufgangsschicht der Möwen und stritt sich um ein paar Fische, die von den Booten der Menschen aus zurück ins Wasser geworfen wurden. Das interessierte Martin nicht. Er sah nicht einmal hin, denn er hatte etwas anderes, etwas Besseres vor. Martin verlagerte sein Gewicht, nahm den einen Flügel ein wenig nach oben und den anderen ein wenig nach unten. Dadurch kippte er sanft zur Seite und blieb schräg in der Luft. Ganz langsam begann sich die Insel unter ihm zu drehen, als er in eine weite Kurve flog. Kaum zeigte sein Schnabel auf die winzige und unbewohnte Nachbarinsel, hielt er seine Flügel wieder gerade und ging in einen langsamen Sinkflug über. Martin segelte über den kleinen Kanal zwischen den beiden Inseln, kippte wieder in eine lange Kurve und drehte eine Runde über der zweiten Insel. Er konnte wenige vereinzelte Möwen erkennen. Die Nachbarinsel hatte keine Klippen und war eigentlich nur ein großer Haufen Sand im Meer. Hierher wurden die ausgestoßenen Möwen verbannt. Niemand würde ihn hier beobachten oder stören, wenn Martin seine Experimente durchführte. Heute stand der Strömungsabriss auf seinem Programm. Ein Strömungsabriss oder Abschmieren passierte immer dann, wenn Martin zu langsam flog, und zwar so langsam, dass seine Flügel ihn nicht mehr tragen konnten. Dann würde er nicht mehr vorwärts fliegen, sondern abwärts fallen. Möwen passierte so etwas nur ganz am Anfang, wenn sie als junge Küken das Fliegen erlernten. Für eine erwachsene Möwe war ein Strömungsabriss eine Schande. Aber nicht für Martin. Für ihn war es eine Übung. Er wollte alles über das Fliegen lernen und er fand, dass ganz langsames Fliegen eine der wesentlichen Grundlagen ist. Er wollte genau wissen, wie langsam er wirklich fliegen konnte. Er wollte alles über das Fliegen ganz genau wissen. Er segelte über den großen Sandhaufen der Nachbarinsel in eine kleine geschützte Bucht und über dem Wasser begann er seinen Langsamflug. Um Geschwindigkeit abzubauen, drehte er sich gegen den Wind und klappte seine großen Schwimmfüße aus. Normalerweise wurden die Füße erst kurz vor der Landung ausgefahren und Martin spürte sofort, warum das so war. Der Fahrtwind zog und zerrte an seinen Füßen und ein starkes Zittern ging durch seinen Körper. Er merkte, wie er langsamer und das Zerren an seinen Füßen weniger wurde. Er nahm seinen Schnabel langsam hoch, wodurch er in einen sachten Steigflug überging und dadurch noch langsamer wurde. Der Fahrtwind streichelte seine Füße nur noch, und aus dem Rauschen in seinen Ohren war ein leises Flüstern geworden. Martin hatte das Gefühl, er würde beinahe in der Luft stehen. »Das ist noch besser, als ich es mir vorgestellt habe«, dachte Martin und lächelte zufrieden. Dann, ganz plötzlich und ohne Vorwarnung, begannen sich die Federn seiner Flügel zu kräuseln. Strömungsabriss. Martin schmierte ab, kippte nach hinten, Der Fahrtwind nahm sehr schnell wieder zu, aber nun schien er genau von unten nach oben zu wehen. Martin flog nicht mehr. Er fiel. Immer schneller. Der Wind verfing sich in seinem rechten Flügel und wirbelte ihn rechts herum. Dann drückte sich der andere Flügel in den Wind und schleuderte ihn anders herum. Hin und her drehend trudelte er völlig unkontrolliert. Er fiel eben noch mit dem Schnabel nach oben und im nächsten Moment zeigte sein Schnabel wieder ins dunkle Wasser unter ihm. Der Horizont drehte und kippte immer wieder und so schnell, dass Martin schwindelig wurde. Das Ganze dauerte nur 3 oder 4 Sekunden. Unsanft und eigentlich jeder erwachsenen Möwe unwürdig, klatschte er ins Wasser. Platsch! Martin richtete sich sofort wieder auf, schüttelte sich und schwamm noch einen Moment auf den kleinen Wellen. »Ich muss es in größerer Höhe versuchen«, dachte er zuversichtlich. Martin war es überhaupt nicht peinlich, ins Wasser gestürzt zu sein. Wollte er etwas Besonderes ausprobieren, musste er sich mit Rückschlägen abfinden. Das war der Preis, den er zu zahlen bereit war, wenn er nur etwas über das Fliegen davon lernen konnte. Martin wollte einfach alles über das Fliegen erfahren. Für die anderen Möwen in seinem Schwarm war das Fliegen nur Mittel zum Zweck. Ihnen reichte es, wenn ihre Flügel sie raus aufs Meer zum Essen und wieder zurück nach Hause brachten. Sie flogen, um zu essen. Martin aß nur, um zu fliegen. Er war vom ersten Tag an fasziniert davon, lautlos durch den Himmel zu gleiten. Als er in seiner ersten Flugstunde zum allerersten Mal mit ausgebreiteten Flügeln von den rotbraunen Klippen auf der Sonnenseite der großen Insel gesprungen und durch die Luft gesegelt war, hatte er sich verliebt. In den Himmel, in die Luft und in das Fliegen. Für ihn war es nicht nur Fortbewegung, für ihn war es Freiheit. Mehr als alles andere liebte Martin das Fliegen. Ihm war klar, dass ihn das bei den anderen jungen Möwen nicht sehr beliebt machte. Sie hielten ihn im besten Fall für eigenartig und die meisten dachten, er sei verrückt. Auch seine Eltern waren nicht glücklich darüber. Warum nur, hatte seine Mutter ihn immer wieder traurig gefragt, warum nur kannst du nicht wie die anderen Möwen sein? Warum kannst du nicht einfach normal sein? Sein Vater hatte seinen Flügel um Martins Schulter gelegt und ihm den väterlichen Rat gegeben, sich mehr Gedanken um den Fisch zu machen und weniger um das Fliegen. »Sieh es doch ein«, hatte Martins Vater besorgt gesagt, »das Fliegen kann dich nicht satt machen. Wir Möwen ernähren uns vom Fisch. Das ist seit jeher Tradition und Fisch fliegt nicht durch die Luft. Wenn du etwas lernen willst, dann lerne nicht fliegen, sondern essen. Du musst mehr essen, denn bald werden die Tage wieder kürzer und dann ziehen sich die Fische in tieferes Wasser zurück und die Boote der Menschen fahren auch nicht mehr so oft raus aufs Meer. Sei vernünftig und nutze das Fliegen nur, um Essen zu holen.« Auch der Ältestenrat seines Schwarms hatte Martin zu einem Gespräch gebeten und ihn deutlich gewarnt. »Es ist ein gefährlicher Weg, den du da gehst«, hatte der Vorsitzende ihm gesagt. »Alles, was vom Normalen abweicht, bringt Unruhe in den Schwarm, und alles, was Unruhe bringt, ist gefährlich für den ganzen Schwarm. Deshalb ist es wichtig, dass sich jede einzelne Möwe normal verhält.« Martin hatte nichts geantwortet und nur brav genickt. Er wollte ja keinen Ärger machen oder die anderen gefährden. Er wollte doch nur mehr über das Fliegen erfahren, weil er sich sicher war, dass es für alle Möwen von Vorteil wäre. Aber dem Rat der ältesten Möwen wurde nie widersprochen. Martin beschloss, brav zu sein und nicht zu versuchen, mehr über das Fliegen zu lernen, als er schon wusste. Er sagte sich, dass es schon richtig sei, nicht zu fliegen, wenn es alle so glücklich machte. Alle außer ihm selbst. Aber wenn viele Möwen glücklich waren, weil eine Möwe traurig war, dann musste er eben dieses Opfer bringen und freiwillig die traurige Möwe sein. Martin hatte es wirklich versucht. Er war morgens mit der Sonnenaufgangsschicht des Schwarms aufs Meer hinausgeflogen, mit den anderen und genauso wie die anderen. Nicht zu hoch und nicht zu tief, nicht zu schnell und nicht zu langsam, die Kurven nicht zu eng und nicht zu weit. Er hatte dann stundenlang mit den anderen gekreischt, sich um die toten Fische gestritten, die die Menschen von ihren Booten warfen. Martin hatte sich sogar freiwillig für die Mittagsschicht und die Sonnenuntergangsschicht gemeldet. Er hatte sich angepasst und war zwar immer satt, aber auch so unglücklich gewesen, dass er sich nach einer Woche weggeschlichen hatte und nun hier in der Bucht der Nachbarinsel schwamm. Heimlich, hungrig, glücklich und zufrieden. Wenn ich es aus größerer Höhe probiere und unkontrolliert ins Wasser stürze, könnte ich mir wirklich wehtun. Ich könnte mir den Flügel brechen. Ich könnte mir sogar den Hals brechen, sagte sich Martin. Aber ich muss es doch wissen, wie langsam ich wirklich fliegen kann, erwiderte er sich selbst. Vielleicht sollte ich die Höhe nur ganz langsam steigern, bis ich mehr über den Strömungsabriss weiß und gelernt habe, nicht mehr unkontrolliert ins Wasser zu fallen. Martin wartete auf die nächste Welle, und als sie unter ihm hindurchlief und er ganz oben auf dem Wellenberg saß, stieß er sich mit seinen großen Schwimmfüßen kräftig ab. Sein Körper hob sich ein ganzes Stück weit aus dem Wasser, er breitete seine Flügel aus, und genau in dem Moment, als er sich auf der anderen Seite der Welle wieder nach unten bewegte, schlug er seine ausgebreiteten Flügel einmal kräftig nach unten. Sein ganzer Körper hob sich sanft aus der Welle, die hinter ihm weiterlief. Eleganter Start, Martin, lobte er sich selbst und kippte nach links, bis er den Schnabel in den Wind gedreht hatte. 3, 4, 5 kräftige Flügelschläge später spreizte er die Federn seiner Flügel und ließ sich segelnd vom Wind höher tragen. Martin maß alle Längen, Entfernungen und Höhen in Spannweiten. Die Länge der ausgebreiteten Flügel von einer Spitze zur anderen war eine Spannweite und die entsprach bei Martin etwa 1 Meter. Als er wieder etwa 50 Spannweiten Höhe erreicht hatte, steuerte sich Martin zurück über die kleine Bucht am Sandhügel und versuchte es erneut. Füße raus, Füße sind draußen. Zittern. Schnabel hoch, Schnabel ist oben. Steigflug. Der Fahrtwind wurde wieder zum Flüstern. Langsam, langsamer. Immer noch langsamer. Er stand fast in der Luft und nahm den Schnabel wieder runter. Er hatte das Gefühl, wieder ein ganz klein wenig Fahrt aufzunehmen. Er nahm den Schnabel wieder zurück und wurde wieder langsamer. Martin hatte es unter Kontrolle. Mit ganz kleinen Auf- und Abbewegungen seines Schnabels konnte er seine Geschwindigkeit, die sogar für ihn selbst kaum noch wahrnehmbar war, kontrollieren. Es war großartig. Er segelte einfach mit weit ausgebreiteten Flügeln und gespreizten Federn in der Luft. Genau in der langsamsten Geschwindigkeit, die ihm möglich war. Er hatte das Gefühl, die Zeit stünde still. Er hatte das Gefühl von Perfektion. »Du hast es, Martin«, jubelte er innerlich. In diesem Moment kräuselten sich seine Flügel. »Vogeldreck«, dachte Martin noch, und dann fiel er schon nach unten. Wieder verfingen sich seine Flügel unkontrolliert in dem Wind, der da immer schneller von unten nach oben zu wehen schien. Er drehte sich rechts herum, dann von unten nach oben, links herum, dann von oben nach unten. Platsch! Martin rappelte sich im Wasser wieder auf, schüttelte sich und startete mit der nächsten Welle erneut. »Diesmal konzentrier dich, Martin«, dachte er auf dem Weg nach oben. Dann über der Bucht dachte er gar nichts mehr. Er konzentrierte sich. klappte die Flügel aus, nahm den Schnabel hoch, verlangsamte sich, bis er fast stand. Für einen Augenblick genoss er, wie die Zeit still zu stehen schien. Dann wurden seine Augen vor Entschlossenheit zu schmalen Schlitzen und er nahm den Schnabel weit hoch. Er stand für einen Augenblick ganz still. Die Zeit hielt noch einmal kurz an, dann schmierte er ab und fiel. Aber diesmal hatte er es erwartet. Er hatte sogar selbst bestimmt, wann es passieren würde, und so war er nicht überrascht, sondern weiter voll konzentriert. Er spürte den Wind seines Falls, dann das erste leichte Zerren des Windes an seinem linken Flügel. »Flügel rein!« Er legte den Flügel ganz an. »Flügel in Parkposition!« Möwen hatten ihre Flügel in der Luft niemals in Parkposition. Am Boden fast immer, aber in der Luft niemals. Beim Sturz aber half es Martin nun, die Kontrolle zu behalten. Er drehte sich nicht wild um die eigenen Achsen, sondern er fiel einfach. Er fiel, wie ein Stein fiel, wenn er von den Klippen rollte, in denen Martin wohnte. Er spreizte nur eine seiner Federn des linken Flügels in den Wind, und sofort begann er sich langsam links herum zu drehen. Er drehte sich aber auch noch weiter, als er die Feder wieder einklappte. Er spreizte nur kurz eine Feder am rechten Flügel ab, und sofort hörte die Drehung auf. Er kontrollierte seinen Sturz. Er hatte wieder etwas gelernt. Plumps! Diesmal war er viel schneller gefallen und mit dem Schnabel zuerst eingetaucht. Der Aufprall auf dem Wasser hatte gar nicht wehgetan. Er war einfach durch die Oberfläche geglitten und rauschte nun tief in das Wasser hinein. Glücklicherweise hatte er vor Schreck die Luft angehalten. Plötzlich sah er den von Algen bewachsenen Grund der Bucht auf sich zurasen. Erschreckt breitete er seine Flügel aus und war sofort erstaunt, wie gut diese im Wasser abbremsten. Viel schneller, als er es bei dieser Geschwindigkeit in der Luft geschafft hätte, kam er kurz vor dem Grund zum Stehen. Und dann kam ihm dort unten im Meer in 5 oder 6 Spannweiten Tiefe eine Idee. Während die Luft in seinen Federn ihn sanft zurück zur Oberfläche trug, wurde aus der Idee ein Entschluss. An der Oberfläche schüttelte er sich kräftig, atmete tief durch und startete zurück in seinen geliebten Himmel. Der Aufwind wurde von der steigenden Sonne verstärkt und Martin ließ sich diesmal etwas höher tragen. In etwa 100 Spannweiten Höhe balancierte er sich aus und ließ sich wieder fallen. Mit eingeklappten Flügeln wartete er einen Moment des Sturzes ab, bis er ausreichend schnell geworden war. »Flügel raus!« Er klappte beide Flügel vorsichtig und genau gleichzeitig aus. »Flop!« machten seine Flügel, als der Wind sich in ihnen verfing und sie mit seiner ganzen Kraft sofort voll ausklappte, ohne dass Martin etwas tun musste. »Flügel sind raus!« Er flog wieder. Er war unkontrolliert abgestürzt und hatte sich wieder gefangen. »Das ist es, Martin«, jubelte er und vergaß für einen kurzen Moment, dass er zwar flog, aber immer noch in einem steilen Sturzflug auf das Wasser zuraste. Er musste schnell abbremsen. »Füße raus! Füße sind draußen!« Aber es war schon zu spät. Viel zu schnell und viel zu steil setzte er auf der Oberfläche des Wassers auf. Seine Schwimmfüße tauchten viel zu tief ein und seine rasend schnelle Vorwärtsbewegung wurde jäh gestoppt. Er kippte nach vorn und schlug mit dem Schnabel im Wasser auf. Klatsch! Nun kamen sofort seine Füße wieder aus dem Wasser und er rollte und überschlug sich noch 2-mal, bevor er wieder ruhig auf den Wellen schaukelte. Eine einsame Möwe lachte am Ufer. Martin schüttelte das Wasser ab und rief, »Was lachst du?« Und die alte Möwe krächzte vom Strand zurück. »Und was machst du?« Martin setzte seine großen Schwimmfüße in Bewegung und paddelte auf die Möwe am Ufer zu. »Ich lerne fliegen«, sagte er nur und wusste schon in dem Moment, in dem er es gesagt hatte, dass es für einen Fremden natürlich verrückt klingen musste, wenn der nichts von Martins Leidenschaft wusste. Eine junge, aber voll ausgewachsene Möwe wollte noch einmal fliegen lernen. Die alte Möwe aber krächzte nur, »Sieht mir aus, als würdest du abstürzen lernen.« Martin zuckte mit den Flügeln und sagte traurig, »Ich weiß, ich bin verrückt.« Die andere Möwe lachte wieder. »Nein, du bist nicht verrückt. Du bist nur überzeugt. Du bist überzeugt, dass du etwas auf der Spur bist und du willst nicht aufgeben, dieser Spur zu folgen, bis du weißt, wo sie hinführt. Was glaubst du, warum ich hier auf der Sanddüne rumsitze und nicht bei den anderen Möwen an den Klippen auf der Hauptinsel?« Martin zuckte wieder mit den Flügeln. »Du bist aus dem Schwarm verbannt worden?« fragte er und wusste schon, dass es die richtige Antwort war. Auf der kleinen Insel gab es nur Ausgestoßene und Martin, der das ausnutzte, um ihr heimlich an seinem Wissen über das Fliegen zu arbeiten. Die alte Möwe breitete ihre Federn aus, schüttelte sich kurz, um wieder Luft zwischen ihre Federn zu bekommen, dann legte sie die Flügel wieder an und lächelte zu Martin herüber. »Kannst du darauf wetten, dass sie mich verstoßen haben, weil ich Algen gegessen habe?« Martin sah die andere Möwe verwundert an. »Das machen doch alle im Winter, wenn es nicht genügend Fische gibt.« Die alte Möwe kicherte. »Ich esse aber immer nur Algen.« Martin sah sie einen Moment an. Dann zuckte er wieder mit seinen Flügeln und sagte, »Wenn wir überzeugt sind, dass wir einer richtigen Spur folgen?« Die alte Möwe fragte, »Woher kommt dein Interesse am Fliegen?« Martin lächelte. Er hatte sich diese Frage selbst schon oft gestellt. »Ich war schon vom Fliegen fasziniert, seit ich meinen Vater das erste Mal dabei zusehen konnte, wie er seine Flügel ausbreitete und sich mit einem Lächeln von der Klippe abstieß und einfach durch die Luft davon segelte, überall hin, wo immer er auch hin wollte, während ich allein zurückbleiben musste.« Martins Augen bekamen einen verträumten Ausdruck. Dann schüttelte er kurz den Kopf und sagte, »Mein Vater flog aber nur kurz um die Ecke, um etwas Fisch zu essen, den er mir 5 Minuten später als Frühstück hochwirkte. Ich dachte immer, dass meine Liebe für das Fliegen daher kommt, dass ich ihn fliegen gesehen habe. Aber ich glaube mittlerweile, dass es noch viel früher angefangen hat. Als ich noch ein Küken war und mir meine Eltern erzählten, dass gute Möwen in den Möwenhimmel kommen, wo sie immer fliegen können, und dass böse Möwen in die Möwenhölle kommen, wo sie nie mehr fliegen dürfen.« Martin ließ weg, dass seine Eltern auch gedroht hatten, in der Möwenhölle müssten alle immer nur Algen fressen. Die alte Möwe lachte und sagte, »Das war bei mir so ähnlich. Die Fische haben mir leid getan, weil meine Mutter mir als Küken immer gesagt hat, ich soll mit den noch lebenden Beutefischen nicht so lange rumspielen, sondern sie einfach fressen, weil die kleinen Fischchen auch Angst und Schmerz empfinden. Von da an habe ich immer weniger lebende Fische gegessen, und nachdem ich voll ausgewachsen war, habe ich nach einem besonders langen Winter einfach weiter Algen gegessen. Manchmal esse ich noch die toten Fische, wenn die Menschen sie zurück ins Meer werfen, aber ich kann selbst keinem Fisch mehr wehtun. Warum glaubst du weiter ans Fliegen?« Martin sah ins Wasser und sagte leise, »Ich weiß es nicht. Ich habe einfach immer das Gefühl, dass es doch mehr im Leben geben muss, als immer nur hin und her zu flattern, um abwechselnd zu essen und zu schlafen. Und ich glaube ganz fest, dass das Fliegen der Schlüssel ist, dieses Mehr im Leben zu finden.« Die andere Möwe grinste Martin an und krächzte, »Aha, willst du zu den anderen Ländern fliegen?« Martin sah die alte Möwe nur an. Diese nickte und fragte noch einmal, »Willst du das?« Martin starrte noch einen Moment, dann fragte er langsam, »Es gibt noch andere Länder? Außer unseren beiden Inseln?« Jetzt staunte die alte Möwe, aber nur einen Moment, dann nickte sie und sagte, »Richtig, du bist ja viel zu jung. Als ich in deinem Alter war, haben wir jungen Möwen mit unseren Eltern noch Ausflüge zu den anderen Ländern gemacht. Ich kenne nur ein anderes Land, aber als ich dort war, konnte ich noch weitere Länder sehen.« Aufgeregt unterbrach ihn Martin, »Warum fliegt niemand mehr zu diesen anderen Ländern?« Die alte Möwe seufzte. »Die Ältesten haben es verboten. Sie waren der Meinung, der Kontakt zu fremden Schwärmen bringe zu viel Unruhe und damit zu viele Gefahren für unseren Schwarm. Martin nickte wissend. Als ich in dem anderen Land war, fuhr die alte Möwe fort, lernte ich eine junge Möwe kennen. Sie war wunderschön und hat sich rührend um mich gekümmert, als ich nach meinem ersten Langstreckenflug mit einem Krampf in den Schultern direkt vor ihrer Klippe notlanden musste. Die alte Möwe sah verträumt aufs Meer hinaus und sagte leise, »Sie war die tollste Möwe, die ich je getroffen habe. Wir verliebten uns, und wie das so ist, erwarteten wir irgendwann ein gemeinsames Ei. Ihre Familie wollte, dass sie das Ei in ihrem Land ausbrütet, meine Familie wollte, dass sie in unser Land umzieht. Es gab einen Streit und ihre Familie beschloss, sie in ein fremdes Land wegzubringen, kurz bevor das Ei kam. Ich habe mein Küken nie gesehen.« Die alte Möwe stockte und schluckte. Eine Träne lief ihr über ihren Schnabel. Dann schüttelte sich und sagte, »Ist vielleicht auch besser so gewesen, wenn ihre Familie sie erst weggebracht hätte, nachdem ich das Kleine schon gesehen und in meinen eigenen Flügeln gehalten hätte, dann wäre der Schmerz heute sicher viel größer.« Die alte Möwe drehte sich kurz um und Martin konnte sehen, wie ihre Schultern leicht zitterten. Ohne sich wieder zurückzudrehen, krächzte sie nur, »Ich habe dich schon lange genug von deinem Fliegen abgehalten, und ich muss auch wieder etwas essen. Möwen müssen sehr viele Algen essen, wenn sie sich davon ernähren wollen. Ich muss eigentlich schon längst wieder Algen abweiden, sonst kann ich heute Nacht vor Hunger nicht schlafen.« Die alte Möwe trippelte schnell davon. »Viel Glück«, rief sie noch über ihre Schulter, »und Hals- und Beinbruch, dass du nicht abstürzt.« Martin sah der Möwe einen Moment nach. Dann sah er nach oben, drückte sich aus dem Wasser, öffnete die Flügel und war mit zwei kräftigen Flügelschlägen schon wieder in den Wind gedreht und auf dem Weg in die Höhen, die ihm die Welt bedeuteten. Noch etwas höher und etwas weiter vom Ufer weg, wo das Wasser ein paar Spannweiten tiefer war, sah Martin nach unten und erkannte, ganz klein am Ufer, die alte Möwe, zu ihm heraufschaute und den Kopf schüttelte. Martin ließ sich wieder fallen und raste auf die Oberfläche des Wassers zu. Als die Geschwindigkeit stimmte, fuhr er die Flügel aus. Flop! Er nahm den Schnabel hoch und fing seinen Sturzflug sanft ab. So sanft, dass er nur ein oder zwei Spannweiten über dem Meer wieder gerade und völlig ruhig segelte. Er drehte eine Kurve und jubelte innerlich. Triumphierend sah er ins Ufer, aber da war nur der leere Strand. Die alte Möwe war verschwunden. Martin versuchte es bis zum Nachmittag noch viele Male. Schließlich konnte er aus vollem Segelflug in nur zwei oder drei Augenblicken so stark abbremsen, dass er genau die minimale Geschwindigkeit hielt, die ihm möglich war, ohne durch einen Strömungsabriss abzustürzen. Nicht nur konnte er diesen langsamen Flug so lange kontrollieren, wie er wollte, sondern sogar ganz langsame Kurven dabei drehen, indem er ganz sachte sein Körpergewicht unter den Flügeln verlagerte. Gegen Abend schlich Martin sich im Tiefflug zurück zur Hauptinsel und mischte sich unauffällig unter die Möwen der Sonnenuntergangsschicht, die hinter den Booten der Menschen herumflatterten. Auf dem Weg zurück zu den großen Klippen sah er den Falken bei der Jagd. Martin mochte den Angeber nicht, der immer nur von sich sprach und davon, dass er das schnellste Tier der Welt war. Aber jetzt, wo er ihn fliegen sah, bewunderte Martin die makellose Technik des Falken. Im letzten Sonnenlicht segelte er langsam und doch in engen Kreisen über die große Wiese, die an Martins Wohnklippe grenzte. Martin landete und sah ihm noch einen Moment beim Segeln zu. Er wollte sich gerade abwenden und nach Hause gehen, als der Falke plötzlich wirklich in der Luft stehen blieb. Er schlug wild mit den Flügeln und bewegte sich dabei weder vor noch zurück und auch nicht hoch oder runter. Er stand einfach mitten in der Luft und rüttelte kurz mit seinen Flügeln. »Das versuche ich morgen«, dachte Martin, und im gleichen Augenblick klappte der Falke seine Flügel ein, aber nicht in Parkposition, sondern nur, bis sie ganz klein und spitz angewinkelt waren. In einer unglaublichen Geschwindigkeit schoss der Falke pfeilschnell nach unten. Aber er fiel nicht einfach, er flog. Mit seinen angewinkelten Flügeln machte er weiter leichte Kurskorrekturen, während er fast senkrecht auf den Boden zuraste. »Das versuche ich morgen auch«, dachte Martin sich. Erst kurz vor der Wiese öffnete der Falke seine Flügel wieder ganz und fing seinen rasanten Sturzflug ab. Landete er ungelenk auf einer Maus. »Das versuche ich lieber nicht«, dachte Martin grinsend und watschelte zum ersten Mal seit einer Woche wieder zufrieden nach Hause. Am nächsten Morgen war er zurück in seiner Bucht. Niemand war dort. Er stieg in über 100 Spannweiten auf, doppelt so hoch wie die Klippen, in denen er wohnte. Er segelte geradeaus, dann stellte er seine Flügel quer zum Fahrtwind. Flop! Er hielt augenblicklich in der Luft an und stürzte genauso augenblicklich ab. Er legte seine Flügel an, wie es der Falke getan hatte, und ganz von selbst drehte er sich. Aus seinem Fallen wurde ein Sturzflug. Martin grinste zufrieden, als er sich kurz vor der Wasseroberfläche gekonnt abfing und wieder in den Aufwind drehte, um es gleich noch einmal zu versuchen. Er lernte, dass im Sturzflug nur winzige Gewichtsverlagerungen reichten, um ganz sachte und vorsichtig zu steuern. Bis er den Bogen richtig raus hatte, war er mehr als 10-mal wie ein Meteor aus Federn ins Wasser geklatscht. Immer und immer wieder. Plumps, klatsch, platsch. Aber er hatte nicht aufgegeben und gegen Mittag hatte er seine Experimente in größere Höhen verlegt. Nun wollte er wissen, wie schnell er wirklich werden konnte. Er stieg nun nicht mehr nur 100, auch nicht mehr 500, sondern über 1000 Spannweiten hoch über die Insel. Von dort oben waren die Inseln so klein, dass er sie beide ganz sehen konnte, und sie schienen schon fast im Morgendunst zu verschwinden. Martin blieb in der Luft stehen, rüttelte nur sehr kurz mit seinen Flügeln, dann stieß er sich mit einer kräftigen Bewegung vorwärts und kippte nach unten. Die Flügel wie ein Falke angewinkelt, schoss er fast senkrecht nach unten. Seine Augen waren nur noch dünne Schlitze und sie tränten im schnellen Fahrtwind. Der Wind in seinen Ohren wurde zuerst ein Rauschen und schließlich ein Brüllen. Es war fantastisch. Es war ein Durchbruch für ihn und alle Möwen. Noch nie in der Geschichte seines Schwarms und vielleicht überhaupt noch nie hatte eine Möwe eine solche Geschwindigkeit erreicht. Nicht so schnell wie der Falke, aber schon sehr nah dran. Martin freute sich. Langsamflug war schon toll gewesen, aber mit dieser Geschwindigkeit eröffneten sich ganz neue Möglichkeiten des Fliegens. Er war so mit seinem Hochgeschwindigkeitsexperiment beschäftigt, dass er seinen Kurs nicht beachtet hatte. Der in größeren Höhen stärkere Wind hatte ihn etwas zu weit über die Hauptinsel getragen, und bei seiner jetzigen Geschwindigkeit war er in wenigen Augenblicken schon über den Klippen. Die sanfte Abwärtskurve war von ihm so geplant gewesen, dass er mit Höchstgeschwindigkeit kurz über dem Meer seinen Sturzflug abfing und wieder geradeaus flöge. Er hatte aber mit einem leeren Meer gerechnet. Nun sah er, dass er in spitzem Winkel direkt auf die Mittagsschicht seines Schwarms zuraste, annähernd in Falkengeschwindigkeit. Er wusste von seinen bisherigen Sturzflugexperimenten, dass ein Ausweichen nicht mehr möglich war. Würde er bei dieser Geschwindigkeit eine schnelle Kursänderung auch nur versuchen, würde ihn der Fahrtwind in 1000 kleine Möwenteile zerbröseln und würde er mit einer anderen Möwe zusammenprallen, würden sie sich gegenseitig in 2000 Teile zerlegen. Martin konnte nichts mehr tun, und so schloss er einfach seine Augen. Nichts passierte. Als er die Augen wieder öffnete, war der Schwarm der Mittagsschicht schon weit hinter ihm, und er stieg in einem langsamen Steigflug an der Insel vorbei, wobei er schließlich auch wieder langsamer wurde. Es war ein Durchbruch. Martin stieg sofort wieder hoch über die Nachbarinsel und versuchte es gleich noch einmal und noch einmal. Er hielt sich von der Hauptinsel fern und bis zum Abend war er ein gekonnter Sturzflieger. Der wahrscheinlich erste seiner Art. Glücklich und auch ein wenig stolz auf seine heimlichen Höchstleistungen, flog er viel zu spät zur Hauptinsel zurück. Die Sonnenuntergangsschicht war schon nicht mehr über dem Meer zu sehen und es wurde schnell dunkel. Zum Glück war mit dem Sonnenuntergang auch der Vollmond aufgegangen und erhellte das Land. Bis zu den Klippen begegnete er keiner einzigen Möwe. Sie alle saßen unten vor den Klippen am Strand und scharten sich alle um den Ältestenrat. Als er Martin sah, rief der Vorsitzende: »Möwe Martin, lande in der Mitte des Kreises!« Die Köpfe aller Möwen hoben sich und sahen zu ihm auf. Martin sah zu den Möwen herunter und dachte: »Warum wollen sie, dass ich in den Kreis lande?« Im Kreis zu landen bedeutete entweder eine große Ehre, wenn eine Möwe zum Beispiel in den Kreis der Ältesten aufgenommen wurde, oder es bedeutete große Schande, wenn eine Möwe verbannt wurde. Martin konnte sich zuerst nicht vorstellen, warum er geehrt oder verbannt werden sollte, und dann fiel es ihm wieder ein. Die Mittagsschicht. Sie hatten seinen ersten großen Durchbruch beobachtet und den anderen davon berichtet, und die wollten ihn nun für seine Leistung ehren. »Ich will keine Ehre«, dachte Martin bescheiden, als er in die Mitte des Kreises steuerte. »Ich habe es doch nur gemacht, weil es mir so viel Spaß bereitet und nicht, um berühmt zu werden. Die Erkenntnisse und die Vorteile sollen doch allen Möwen zugutekommen.« Er konzentrierte sich, denn er kam für eine Möwe viel zu schnell angeflogen. Im letzten Moment wendete er den neuen Falkentrick an, stellte seine Flügel quer, bremste elegant über dem Boden, klappte im gleichen Moment seine Füße aus und seine Flügel ein und fiel das letzte kleine Stück sanft auf seine Füße. Ohne zu straucheln oder zu stolpern, stand er in der Mitte des Schwarms. Eine unglaubliche Landung für jede normale Möwe und eine gute Landung für einen jungen Flugwissenschaftler, wie Martin einer war. Er verbeugte sich vor den Ältesten und bereitete sich darauf vor, seine Ehrung entgegenzunehmen. »Möwe Martin, du bist gewarnt worden«, begann der Älteste, und Martin schluckte. Das klang nicht wie der Beginn einer Rede zu seinen Ehren. »Du hast wiederholt die Regeln des Schwarms gebrochen, und der Schwarm kann das nicht dulden. Deshalb verbannt dich der Schwarm von der Hauptinsel. Du darfst nicht zurückkehren. Hoffentlich wirst du irgendwann verstehen, dass du selbst und dein irriges und rücksichtsloses Verhalten die Gründe für deine Verbannung sind. Wir Möwen leben, um zu essen, und nicht, um verrückten Träumen nachzujagen.« Dann drehte sich der große Vorsitzende des Ältestenrats um und mit ihm auch der ganze Schwarm. Alle zeigten ihm ihre grauen Rücken, auch seine Geschwister und sogar seine Eltern. Niemand sah ihn mehr an. Aber Martin war noch nicht bereit für die Verbannung, noch nicht ganz. Martin atmete tief ein, und auch wenn dem Ältestenrat nie widersprochen wurde, rief er laut: »Rücksichtsloses Verhalten? Was ist daran rücksichtslos? Ihr habt ja keine Ahnung, welche Möglichkeiten sich für unseren Schwarm und alle anderen Möwen durch meine Erkenntnisse ergeben.« Wir können mehr sein als nur flatternde und kreischende Fischsammler. Die Möwen standen da wie Statuen und rührten sich nicht ein Stück. Martin sah noch einmal zu seinen Geschwistern und Eltern. Nichts. Stille. Traurig breitete er seine Flügel aus und hob mit einigen langsamen Schlägen ab. Er segelte sofort aufs Meer hinaus, das unter ihm im Mondlicht glitzerte. Aber er hatte in diesem Moment keinen Blick für die Schönheiten seines ersten Nachtfluges oder überhaupt Spaß am Fliegen. Er war einfach zu traurig. Ein Stück weit vor der Küste drehte er ab und flog zur Nachbarinsel. Aber er hatte nicht vor, in die Verbannung zu fliegen. Er wollte nur einen Tag dort bleiben und seinen Eltern und Geschwistern die Chance geben, sich doch noch von ihm zu verabschieden. Außerdem wollte er noch einmal die alte Möwe finden und sie fragen, in welche Richtung er fliegen sollte, um die andere Insel zu erreichen. Aber nun wollte er nur noch schlafen. Er landete auf einem leeren Strand, plusterte sich auf und machte sich für eine lange und kalte Nacht bereit. Als Martin am ersten Morgen in der Verbannung wach wurde, war seine Stimmung nicht besser geworden. Er watschelte ins Wasser und paddelte in die kleine Bucht, über der er seine Flugexperimente gemacht hatte. Er schaukelte einfach in den Wellen und wartete. Niemand kam, zumindest keine Möwen. Eine junge Kegelrobbe schwamm in die Bucht und als sie Martin auf den Wellen hüpfen sah, kam sie neugierig näher und steckte ihren grauen Kopf direkt vor ihm aus dem Wasser. Martin erschrak, aber er flog nicht weg. Robben fraßen zwar keine Möwen, aber sie waren nicht nur neugierig, sondern auch sehr verspielt und ihre Spiele waren oft sehr rau und wild. Die Robbe rülpste etwas Unverständliches und Martin sagte nur: »Tut mir leid, ich verstehe nur Vögel.« Die Robbe schüttelte den Kopf, dann tauchte sie ab. Einen kurzen Moment später schoss die Robbe direkt vor Martin senkrecht aus dem Wasser, wobei sie sich so schnell um ihre eigene Achse drehte, dass das Wasser in alle Richtungen spritzte. Als die Robbe beinahe ganz aus dem Wasser heraus war, schien sie für einen Augenblick in der Luft stehen zu bleiben. Dann sank sie genauso gerade zurück in das Wasser. Martin starrte auf die Oberfläche, dann stemmte er seine breiten Schwimmfüße in das Wasser, breitete seine Flügel aus und erhob sich in die Luft. In engen Kurven zog er dicht über der Oberfläche seine Kreise. Die Robbe tauchte kurz in der Bucht auf und sah sich nach ihm um, dann verschwand ihr Kopf wieder ganz im Wasser. Martin sah die Robbe ganz nah links vor sich aus dem Wasser schnellen, und während er knapp über dem Meer weiterflog, sprang die Robbe neben ihm her, tauchte ein Stück, dann sprang sie wieder, tauchte, sprang. Martin setzte zur Landung an. Er wurde langsamer, klappte die Füße aus und setzte genau auf dem Kamm einer kleinen Welle auf. Die Robbe steckte wieder den Kopf aus dem Wasser, rülpste etwas und zwinkerte ihm mit ihren schwarzen Augen zu. Martin nickte nur und startete wieder. Er wusste nicht, was die Robbe ihm sagen wollte, aber er verstand, dass auch die Robbe auf der Suche nach dem Meer im Leben war. Vielleicht war sie genauso ausgestoßen worden, weil auch sie in ihrem Schwimmen mehr sah als ein Mittel zum Zweck. Martin fühlte sich schon viel besser, denn die Robbe gab ihm das Gefühl, nicht der Einzige zu sein, der mehr aus seinem Leben machen wollte. Die Robbe sprang nun immer wieder in der Mitte der Bucht in einem großen Bogen aus dem Wasser und landete ein Stück weiter. Martin fiel auf, dass die Robbe immer an exakt der gleichen Stelle auftauchte und immer auch ganz genau an der gleichen Stelle landete. Martin schätzte, dass der Bogen, den die Robbe dort wieder und wieder sprang, etwa 2 Spannweiten hoch und etwa 2 Spannweiten breit war. Ihm kam eine Idee. Bei seiner nächsten Runde über die Bucht kippte er steil in eine enge Kurve und flog nun nicht mehr um die springende Robbe herum, sondern direkt auf sie zu. Er nahm den Schnabel herunter und ging mit voll ausgebreiteten Flügeln in einen langsamen Sturzflug über. Mit seinem Schnabel zielte er auf das Wasser genau zwischen den beiden Stellen, wo die Robbe ihren immer gleichen Bogen sprang. Kurz vor der Oberfläche nahm er den Schnabel wieder hoch und flog dicht über das Wasser. Die Robbe sprang neben ihm aus dem Wasser und direkt über ihn herüber. Martin war, als würde die Zeit wieder stehen bleiben. Die nasse Robbe glitzerte über ihm in der Sonne und formte einen Bogen, unter dem er durchflog. Die Kegelrobbe war etwa 2 Spannweiten lang, schätzte Martin. Ihre Nase tauchte neben seinem rechten Flügel wieder ins Wasser. Da war die Schwanzflosse gerade erst neben seinem linken Flügel aufgetaucht. Er spürte, wie dicke Wassertropfen ihn trafen. Er fühlte die Sonne auf seinen Federn und dann den Schatten, als er unter der springenden Robbe durchflog. Er roch die Luft, die ihm so viel bedeutete, und plötzlich fühlte er sich wieder lebendig. Er hatte eine Leidenschaft, und nun war es nicht mehr nur ein Hobby, das er heimlich ausüben musste, nun hatte er eine Berufung. Er würde der beste Flieger unter den Möwen werden und nichts anderes machen, als an seinem Studium des Möwenflugs arbeiten. Er drehte mit einer steilen Kurve und landete in einer Bucht. Die Robbe tauchte vor ihm auf, rülpste, blinzelte und riss ihr Maul weit auf. Martin riss den Schnabel auch weit auf, zwinkerte ihr zu und sagte, »Danke, dass du mich wieder daran erinnert hast, warum ich hier bin. Nicht hier in der Verbannung, sondern hier auf der Welt.« Die Kegelrobbe sah ihn an, blinzelte und dann tauchte sie ganz langsam ins Wasser ab, während sie Martin ansah. Martin schaute auf die Stelle, an der sie verschwunden war. Er konnte sie im klaren Wasser immer noch sehen. Sie schwebte direkt unter der Oberfläche und sah ihn von dort weiter an. Dann tauchte sie wieder auf und zwinkerte mit ihren großen schwarzen Augen. Dann ließ sich die Robbe wieder ganz langsam absinken. Als sie unter der Oberfläche verschwunden war, glaubte Martin zu verstehen, was sie von ihm wollte. Er beugte sich vor und steckte den Kopf unter Wasser. Die Robbe nickte ihm zu und dann drehte sie sich um die eigene Achse. Martin nickte auch und nahm den Kopf wieder aus dem Wasser. Er holte tief Luft und steckte seinen Kopf wieder ins Wasser. Es war alles ein wenig verschwommen, aber er konnte sehen, wie die Robbe anfing, Unterwasserkunststücke vorzuführen. Zwischen seinen Atempausen zeigte sie ihm Manöver, die er im Flug nie wagen würden. Blitzschnelle Richtungsänderungen, ganz kleine Kreise und immer wieder dieses wunderbare Schrauben um die eigene Achse. Martin sah der Robbe buchstäblich atemlos zu. Dann hatte er einen Einfall. Er startete in die Luft und ließ sich vom Aufwind auf eine ausreichende Höhe tragen. Dann ging er in einen falkenschnellen Sturzflug über und ganz kurz bevor er die Oberfläche des Wassers erreichte, fuhr er die Flügel ganz ein. Plumps! Die Robbe hatte ihn schon erwartet und kam herangeschwommen, als Martin schnell bis zum Boden der Bucht durchtauchte, wo er sich mit seinen Flügeln abbremste. Während die Luft in seinem Gefieder ihn langsam wieder zur Oberfläche trug, drehte die Robbe Kreise um ihn herum und kam dann mit ihm zusammen zum Luftschnappen an die Oberfläche. Sie rülpste ein paar Mal aufgeregt und tauchte sofort wieder ab. Martin startete wieder und kurz darauf war er erneut unter Wasser. Die Kegelrobbe und Martin spielten bis in den späten Nachmittag miteinander. Sie brachte ihm sogar zweimal kleine Fische, die sie gefangen hatte. Aber als die Schatten langsam länger wurden, tauchte eine ganze Gruppe Kegelrobben in der Bucht auf. Die Robbe sah Martin noch einmal an, rülpste leise und zwinkerte, dann verschwand sie unter die Oberfläche und blieb verschwunden. Martin fühlte sich wieder allein. Seine Eltern oder Geschwister waren den ganzen Tag nicht aufgetaucht. Er fühlte sich nun wirklich verstoßen. Eine Stimme krächzte vom Ufer. »Hast deinen Freund gefunden, was?« Martin drehte den Kopf und da am Ufer stand die alte Möwe, die nur Algen und hin und wieder einen toten Fisch fraß. Genau im richtigen Moment, dachte Martin und paddelte das kurze Stück ans Ufer und watschelte zu der Möwe. »Hast deinen Freund gefunden, was?« fragte die alte Möwe wieder, als Martin näher gekommen war. »Wohl eher eine verwandte Seele«, sagte Martin. »Wir haben nur Rülpser und Krächzer gewechselt, aber kein Wort des anderen kapiert. Und trotzdem haben wir uns für Stunden hervorragend verstanden, auch ohne uns zu verstehen.« Die alte Möwe lächelte und sagte, »Eine weitere Offenbarung, die das Fliegen dir eingebracht hat.« Martin fragte, »Was meinst du damit?« Die Möwe schaute ihn an und antwortete, »Wenn du nicht deinem eigenen Weg gefolgt wärst, hättest du weder mich noch die Robbe kennengelernt und würdest immer noch glauben, diese beiden Inseln wären die ganze Welt.« Martin sah traurig aufs Meer und sagte, »Wenn ich dem Weg des Schwarms gefolgt wäre, müsste ich nun nicht in der Verbannung sitzen.« Die alte Möwe fragte mit einem begeisterten Unterton, »Wirklich? Sie haben dich verbannt?« Martin flüsterte, »Ja, sogar meine Familie. Und ich verstehe nicht wirklich, warum. Es wurde doch niemand verletzt.« »Doch«, sagte die Möwe lachend, »ihre Regeln und Traditionen hast du schwer verletzt. Aber mach dir keine Sorgen, sie werden darüber hinwegkommen. Und dir haben sie damit einen Gefallen getan.« Martin nickte. »Ich kann jetzt meine ganze Zeit dem Fliegen widmen.« Die alte Möwe lachte. »Und das ist erst der Anfang. Wenn jemand wie du einem neuen Weg folgt, dann warten jeden Tag neue Offenbarungen und Erkenntnisse auf ihn. Die anderen Möwen glauben in deinem Alter schon alles zu wissen, was sie wissen müssen. Zum Essen und Zurückfliegen, ihre Küken aufziehen und denen dann beizubringen, wie sie zum Essen und Zurückfliegen können. Aber du hast einen neuen Weg eingeschlagen und wolltest mehr lernen, mehr erfahren, mehr wissen. Und nun bist du auf einem Pfad der Erkenntnis und Offenbarung. Du weißt schon jetzt mehr über das Fliegen und auch über Kegelrobben als dein ganzer Schwarm.« Martin nickte, nicht mehr traurig, und die Möwe fuhr fort. »Du weißt auch heute schon viel mehr, als du selbst noch gestern über deinen Schwarm und deine Familie zu wissen glaubtest.« Martin nickte wieder, diesmal energisch. Die alte Möwe sagte grinsend, »Du weißt, dass es noch ein paar andere Länder gibt, wo auch Möwen leben. Und du weißt auch, dass irgendwo jenseits des nächsten Regenbogens vielleicht schon dein Platz auf dich wartet.« Martin nickte, fröhlich. Die alte Möwe schüttelte den Kopf und sagte, »Was du aber noch nicht weißt, ist die richtige Richtung.« Martin hörte auf zu nicken und drehte seinen Kopf zu der alten Möwe. Die grinste ihn an, so breit sie das mit ihrem Schnabel konnte, und sagte, »Frag mich einfach, vielleicht hilft's.« Martin fing auch an zu grinsen, so gut er konnte, und fragte, »Kannst du mir bitte sagen, in welche Richtung ich fliegen muss?« Die Möwe zeigte nach Süden und sagte lächelnd, genau unter der Mittagssonne. Martin strahlte nun und hüpfte um die andere Möwe herum. »Danke, danke, wie heißt du eigentlich? Mein Name ist Martin, und wie heißt du?« Die alte Möwe sah ihn an und fragte, »Worauf wartest du?« Martin grinste wieder und fragte ungläubig, »Du meinst, ich soll noch heute losfliegen? Die Sonne geht bald unter, und ich will doch noch wissen, wie die alte Möwe heißt, die mir den Weg gezeigt hat.« Die Möwe sah ihn wieder einen Augenblick still an und antwortete dann lachend, »Ich bin die alte Möwe, was interessiert dich mein Name, wo doch ein ganzes Leben voller Entdeckungen, Erkenntnisse und Offenbarungen vor dir liegt und auf dich wartet. Verliere doch keine Zeit mehr mit der alten Möwe und flieg los.« Martin sah ihn an, dann watschelte er ein paar Schritte ans Ufer, drehte sich auf seinen großen Füßen in den Wind und sah zur Sonne. »Wie weit ist es, alte Möwe?« fragte er, ohne den Blick vom Horizont abzuwenden. Die alte Möwe rief, »Als ich in deinem Alter war, hätte ich es nicht mehr so kurz vor der Dunkelheit bis zu den anderen Ländern im Süden geschafft. Aber für einen falkenschnellen Flieger wie dich müsste es doch noch zu schaffen sein, bevor es dunkel wird.« Martin drehte ruckartig den Kopf zur alten Möwe, dann stapfte er zu ihr zurück und fragte lächelnd, »Du hast mich gesehen?« Die alte Möwe nickte und sagte, »War nicht zu übersehen.« Martin kam noch ein Stück näher und fragte, »Und? Wie fandest du es?« Die alte Möwe schüttelte den Kopf und stöhnte. »Du bist total irre, Möwe, Martin. Dein Weg ab hier wird entweder ein sehr, sehr langer und schöner Weg oder einfach nur ein sehr kurzer, wenn du dich nicht beeilst und losfliegst. Dann wird dich nämlich trotz deiner Geschwindigkeit die Dunkelheit einholen und du wirst in die dunklen Wellen krachen und sterben. Flieg los, Martin, ich wünsche dir alles Gute und in meinem Herzen bin ich bei dir.« Martin drehte sich wieder in den Wind, sah zum Horizont und sagte, »Danke, alte Möwe, ich werde dich nie vergessen, auch wenn ich nicht weiß, wie du heißt.« Dann breitete er seine Flügel aus und eine Windböe hob ihn langsam in die Luft, ohne dass er mit den Flügeln schlagen musste. »Leb wohl«, rief die alte Möwe unter ihm. »Leb wohl, alte Möwe«, rief Martin und kippte in eine lange Kurve, die ihn hoch über die Inseln trug. Er kreiste höher, als er je zuvor bei seinen Experimenten geflogen war, sicher 2, vielleicht sogar 3000 Spannweiten hoch, über dem einzigen Land, das er kannte. Er drehte den letzten Kreis über seine Heimat und dann, als sein rechter Flügel auf die Abendsonne zeigte, brachte er seine Flügel in die Horizontale, nahm den Schnabel runter und ging in einen sachten, schneller werdenden Sinkflug über. Das Land verschwand unter ihm und er sah nicht zurück. Von der Robbe und der alten Möwe hatte er sich verabschieden können, und für alles andere lohnte sich der Blick zurück nicht. Im Sinkflug glitt er schnell durch den rotglühenden Abendhimmel. Nicht schnell für Martin oder einen Falken, aber enorm schnell für eine Möwe. Trotzdem konnte er nichts als Wasser vor sich erkennen. Außerdem schien das Meer und der Himmel am Horizont immer mehr zu verschmelzen. Es wurde dunkel. Die Sonne war schon im Meer versunken und Martin stieg wieder ganz hoch in den schnell verblassenden Himmel auf. Er konnte nicht schätzen, wie hoch er war, denn er sah nur ein einziges dunkles Grau unter sich. Er ging wieder in einen langsamen Sinkflug über, aber dann schien ihm seine Geschwindigkeit doch zu langsam, denn es war fast dunkel, also winkelte er seine Flügel etwas mehr an und wurde schneller und schneller, während er in das dunkle Grau flog. Wäre nicht das Rauschen des Fahrtwinds in seinen Ohren gewesen, hätte er nicht sagen können, ob er schnell oder langsam flog oder sogar stillstand. Alles um ihn herum wurde dunkler und grauer, desto tiefer er durch die Luft sank. Plötzlich konnte er wieder die Wellen auf sich zukommen sehen. Er fing seinen Sinkflug ab und ließ sich vom Wind zurück in eine größere Höhe tragen. Noch bevor er die Wellen im dunklen Grau unter sich wieder aus den Augen verlor, tauchte direkt vor ihm eine Insel auf. Land. Endlich. Es wurde auch Zeit, denn das Grau wurde langsam zu einem Schwarz. Als Martin näher kam, sah er, dass das Land größer war als das, aus dem er kam, aber auch viel flacher, soweit er das in der Dunkelheit erkennen konnte. Er hatte das Land gefunden, in einem Nachtflug. Er war sehr glücklich, allerdings auch eher nachtblind. So schnell das Land aufgetaucht war, so schnell verschwand es in der Dunkelheit und war völlig mit dem Schwarz des Meeres verschmolzen, als er es endlich erreichte. Er konnte in der Dunkelheit unter sich die Brandung an den Strand rollen hören und konnte so seine Höhe abschätzen. Er war hoch genug, um nicht im Dunkeln in einen Baum oder eine Klippe zu krachen. Er kippte in eine Kurve und kreiste über dem Geräusch der Brandung durch den nun völlig schwarzen Himmel. Wenn das Geräusch von unten näher kam, schlug er mit den Flügeln, bis er wieder stieg. Dann segelte er wieder lautlos und lauschte in die Dunkelheit. Endlich konnte er einen blassen Schimmer am Horizont erkennen. Darauf hatte er gewartet. Er wusste, dass einen Tag nach Vollmond der Mond zwar später aufgeht, aber dann immer noch sehr hell ist. Während er seine Warteschleifen durch den Nachthimmel zog, stieg der Mond langsam höher, und als er endlich hoch genug stand, dass Martin den Strand unter sich erkennen konnte, setzte er zur Landung an. Im extremen Langsamflug schwebte Martin auf den hellen Sand zu, der im Mondlicht leuchtete. Er verschätzte sich nur wenig und musste nur etwas mit den Flügeln schlagen. Aber bei Tageslicht wäre ihm als Flugwissenschaftler diese Landung sicher peinlich gewesen. Aber es war ja dunkel, und als er sich umsah, nachdem seine Flügel endlich in Parkposition waren, konnte er auch niemanden sehen. Was aber nicht bedeutete, dass niemand da war, denn er war ja wirklich ziemlich nachtblind. Ende des ersten Teils.